Good morning, good morning again. Guten Morgen und noch einmal guten Morgen. Isn't it beautiful yesterday how we learned how simple Christian life is? Ist es nicht schön, wie wir gestern gelernt haben, wie einfach das christliche Leben ist? 613 laws have been replaced by two. 613 Gesetze wurden durch zwei ersetzt. And the first one you've been given the faith to do it, that's to believe in him. Dir wurde der Glaube gegeben, das erste zu halten, nämlich an ihn zu glauben. And the second one you've given the love to do it too, that's to love. Ebenso wurde dir die Liebe gegeben, um auch das zweite zu erfüllen, nämlich um zu lieben. So glad I don't live under the old covenant. Ich bin so froh, dass ich nicht unter dem alten Bund lebe. It would be very difficult for me. Das wäre für mich sehr schwierig. I prefer much more living in the new covenant. Ich lebe viel lieber im neuen Bund. Let's finish this chapter by going through verse 24. Schließen wir dieses Kapitel mit Vers 24 ab. For all who obey his commands find their lives joined in union with him. Denn alle, die seinen Geboten gehorchen, entdecken, dass sie in Einheit mit ihm verbunden sind. And he lives and flourishes in them. Und er in ihnen lebt und blüht. When the Bible says, the way the Bible expresses this in the original Greek. Die Art und Weise, wie die Bibel dies im griechischen Original ausdrückt. It actually says that those who keep his commandments, they remain, they are abiding in him. Besagt, dass diejenigen, die seine Gebote halten, in ihm bleiben oder verweilen. But I've always liked it more how the Passion has expressed this. Aber mir gefällt die Formulierung in der Passion Übersetzung besser. To find our lives joined in union with him, that's what it is to abide in him. Wir entdecken, dass wir in Einheit mit ihm verbunden sind. Genau das bedeutet es, in ihm zu bleiben. Because to abide in him for many Christians is such an abstract term. Denn in ihm zu bleiben ist für viele Christen ein so abstrakter Begriff. But really to remain in him means nothing else but that his life and my life are joined together. Aber in ihm zu bleiben bedeutet nichts anderes als dass sein Leben und mein Leben miteinander vereint sind. And we Christians need to learn to permanently live in this life union with Jesus. Wir Christen müssen lernen, dauerhaft in dieser Lebensgemeinschaft, in dieser Einheit mit Jesus zu leben. The more you live your life in life union with Jesus as a total reality in your heart, je mehr du dein Leben in dieser Einheit mit Jesus als einer vollkommenen Realität in deinem Herzen lebst, the more your life will be an incredible expression of God's goodness. Desto mehr wird dein Leben ein großartiger Ausdruck der Güte Gottes sein. But the less you live in this life union with Jesus, aber je weniger du in dieser Lebenseinheit mit Jesus lebst, the more your life will be stress and strife and religion. Desto mehr wird dein Leben von Stress, Kampf und Religion erfüllt sein. I've learned to do nothing without doing it out of union with Jesus. Ich habe gelernt, alles aus der Einheit mit Jesus herauszutun. But I think the way the Passion expresses is the last statement here is especially beautiful. Aber ich finde, dass die Art und Weise, wie die letzte Aussage in der Passion-Übersetzung ausgedrückt wird, besonders schön ist. And he lives and flourishes in them. Er lebt und blüht ständig in uns. He Jesus flourishes in me. Er, Jesus, blüht in mir. Don't you want Jesus to really flourish in you? Möchtest du nicht, dass Jesus wirklich in dir blüht? We use the word flourish in the English language not only for flowers. Im Deutschen verwenden wir das Wort blühen nicht nur für Blumen, we also use it for people. Sondern auch für Menschen. And some people come into special relationships. Some people get married. Wenn jemand eine besondere Beziehung eingeht oder heiratet, we would say, man, since they've been together with this person, did you see how they flourished? Sagen wir manchmal, wow, hast du gesehen, wie sie aufgeblüht sind, seit sie zusammen sind? That means they come alive, they are vibrant now and all the gifts and talents are coming to the forefront. Das heißt, dass sie zu neuem Leben erwacht sind, dass sie jetzt voller Energie sind und all ihre Gaben und Talente zum Vorschein kommen. And look what John is telling us. Schau, Johannes sagt uns, if we live by trust in his name and walking in love, wenn wir im Vertrauen auf seinen Namen leben und in Liebe wandeln, this is when Christ flourishes in us. So blüht Christus in uns. I tell you, my friend, I want Jesus to really flourish inside of my heart. Ich sage dir, mein Freund, ich möchte wirklich, dass Jesus in meinem Herzen blüht. I don't want people to see me and then they see a wilted Christ in me. Ich möchte nicht, dass die Menschen in mir einen verwelkten Christus sehen. I want people to see me and see a flourishing, vibrant, living Christ in me. Ich möchte, dass die Menschen in mir einen blühenden, lebendigen und pulsierenden Christus sehen. I was with somebody recently who got to know me very well over the last maybe year or so. Vor kurzem war ich mit jemandem zusammen, der mich im letzten Jahr sehr gut kennengelernt hat. And this person said to me, diese Person sagte zu mir, today I was exercising and this thought kept coming to me. Heute habe ich Sport gemacht und mir kam immer wieder der Gedanke, that Reinhard is 90% Jesus. Dass Reinhard zu 90% Jesus ist. He is 90% like Jesus. Er ist zu 90% wie Jesus. It won't be long and he will be 100% like Jesus. Es wird nicht mehr lange dauern, bis er zu 100% wie Jesus sein wird. I thought that was really nice. Ich fand das wirklich schön. Not because I did something to be like Jesus, but obviously Christ in me can express himself. Nicht weil ich etwas getan hatte, um wie Jesus zu sein, sondern weil Christus in mir sich offensichtlich ausdrücken kann. Look how simple it is for Jesus to flourish in you. Schau, wie einfach es für Jesus ist, in dir zu blühen. Keep trusting, keep trusting, keep trusting. Vertraue weiterhin, vertraue weiterhin, vertraue weiterhin. And keep learning to love. Und lerne weiterhin zu lieben. That's how he flourishes in you. So blüht er in dir. Let's go to the last sentence in this chapter and then tomorrow we will start with chapter 4. Kommen wir zum letzten Satz dieses Kapitels und morgen beginnen wir mit Kapitel 4. Here's what it says. Hier steht, we know and have proof that he constantly lives and flourishes in us by the Spirit that he has given us. Wir wissen und haben den Beweis, dass er ständig in uns lebt und blüht durch den Geist, den er uns gegeben hat. So the Holy Spirit has been given inside of us to do all the work so that Jesus can flourish. Der Heilige Geist wurde uns also gegeben, damit er all die Arbeit in uns verrichtet, damit Jesus blühen kann. It's get even simpler. Es wird noch einfacher. You just have to keep surrendering to the Spirit of God that lives inside of you and Christ will flourish. Du musst dich nur immer wieder dem Geist Gottes hingeben, der in dir lebt und Christus wird blühen. Remember, vergiss nicht, that the love of God has been poured onto your heart by the Spirit, not by your work. Die Liebe Gottes wurde durch den Geist in dein Herz ausgegossen, nicht durch deine eigene Arbeit. So the more we learn to just live a life simply surrendered to the Spirit, je mehr wir also lernen, ein Leben zu führen, das sich einfach dem Geist hingibt, not by effort and work and trying to become better Christians, nicht durch Anstrengung, Arbeit oder den Versuch, bessere Christen zu werden, this is how we know that Christ is permanently flourishing more in our hearts. Desto sicherer können wir sein, dass Christus dauerhaft mehr in unseren Herzen blüht. What a beautiful world it would be when the Christians would all let Christ flourish in their hearts. Was für eine schöne Welt wäre es, wenn alle Christen Christus in ihren Herzen blühen ließen. And you know what? Und weißt du was? I believe that this is what Jesus is doing in his church. Ich glaube, dass Jesus genau das in seiner Gemeinde tut. I will never give up hope. Ich gebe die Hoffnung nie auf. I will see you tomorrow. Bis morgen.